SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Irgendwie fühle ich mich im Moment sehr allein. Und weil ich ja durchaus ein soziales Wesen bin, funktioniert das irgendwie nicht richtig. Irgendwie alle meine Freunde und mein ganzer Bekannteskreis haben sich inzwischen in die Ferien verzogen. Gut, mache ich halt auch mal 5 Wochen Pause. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mentlix und heute Abend präsentiere ich dir mein 3-stündiges Sommer-Special. Frei nach dem Thema Electric Summer Nights. Und wie jedes Sommer-Special, eben bevor ich in die Sommerpause gehe, baue ich das ganze Set ein bisschen auf. Ja, zuerst ein bisschen den Sound für den Strand, für den Tag am Strand, ein bisschen Ambient House, sehr fein und sehr verspielt. Später, wenn die Sonne untergeht, dann gehen wir in Richtung Deep Trance. Und alles spätestens in der letzten Stunde lassen wir es richtig krachen. Und zwar für deine Open-Air-Party, wo du dann auch immer bist. Und davon, die wir sich mit einem von diesen Ambient-Tracks aus den letzten Jahren, ist der Sascha und der Quavo mit Rooms. Schönen Reiseschmidt. Viel Spass. Thank you.

Israel ist im Moment einer von diesen Produzenten. Und zwar kommt er aus Israel. Er gehört so in die Guy Mansour, Guy Jay und Guy Gerber Ecken rein. Und er hat uns wirklich das Jahr schon drei riesen Nummern beschert. Eine davon, die hast du gerade vorher gehört, nämlich Land of Goshen. Natürlich im Patrice Bäumel Remix. Und heute ist seine neue EP rausgekommen. Cornfield heisst sie. Und sie ist mit Jeremy Orlando auf Vibrant Music released worden. Und die ganze EP, es sind insgesamt drei Tracks, es ist wirklich umwerfend. Das hier ist der Titeltrack und wirklich ein unglaublich geiler Deep Trance Track. Gerade überraschen, ist der Kane mit Cornfields. We'll be right back. getroffen, relaxen an der Strandbar, den Sonnenuntergang am Meer geniessen und später dann an irgendeiner Open-Air-Party. Das ist Electric Summer Night, mein jährlicher Sommer-Special hier auf SRF Virus. Ich bin der Mensch, und was ich hier ausgegraben habe, das hat schon gute 12 Jahre. Und zwar, naja, mediterraner Sound pur, kommt nämlich aus Griechenland. Und zwar vom G-Paul. Der war schon mal ziemlich gross, gerade so in den Nullerjahren im Bereich eben von dem Progressive und Epic House Sound. Und das war wirklich bis dato einer von seinen grössten Hits gewesen. Das ist wirklich ein Shake-Klassiker, den ich monatelang auf und ab gespielt habe. Das ist der G-Paul als Big mit Carpe Diem. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, der Podcast, dann zum Downloaden ab der 11 Uhr zu oben, findest du auf srf.ch/mentlex. Und selbstverständlich bekommst du die Playliste dann alle spätestens am Montag online. Schönes Wochenende. ist mein alljähriger Sommer-Special. Naja gut, ich gehe jetzt fünf Wochen in Sommerpause. Aber nicht ohne dir wirklich einen Ferien-Podcast zu hinterlassen. So denke ich mir zumindest. Eben heute zu oben. Ein bisschen chilliger Trance-House-Sound. Gegen hinten raus wird es dann also ein bisschen Open-Air-Techno-lastig. Und ich hoffe, du hast auch bald Ferien. Ich habe jetzt genau 20 Wochen durchgeschafft. Jetzt bin ich dran, spätestens aber auf die Street Parade, sprich am Tag vor der Street Parade, am 11. April bin ich wieder, 11. August bin ich wieder live für dich im Studio. Summer Nights. Du hörst ein Sommer-Special hier auf SRF Virus von mir, Mentlix. Und heute ein bisschen von der Moderation her reduziert dafür viel mehr Sound. Und ich packe hier in meine letzte Sendung vor der Sommerpause, vor meiner fünfwöchigen Sommerpause, fantastische Sounds. Unter anderem von Universal und Cubacity rein. Want to always be, das hörst du genau jetzt. Das ist der neueste Streich auf dem britischen Deep House Label, nämlich Anshuna Deep, wobei eben Deep House. Eigentlich ist es schon fast ein Deep Trance und es ist wunderschön melodisch und super spacey. Thank you. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio. We'll be right back. Du hörst das Mental X Electronica Summer Special. Jetzt, ab nächster Woche, bin ich 5 Wochen in der Sommerpause, sprich in der Ferien. Ich gehe irgendwo in den Süden brutzeln, bin aber dann pünktlich zur Street Parade, respektive einen Tag vorher, dann wieder da. Das ist dann der 11. August. So, angefangen haben wir die heutige dreistündige Reise mit vielstem Ambient und Ambient House. Sound perfekt für die Strandbar. Inzwischen geht die Sonne runter und das da ist ein Fällchen. Hintergrundinfos, Playlisten und natürlich die Sendung als Podcast zum Mitnehmen Ferien. Kannst du auf srf.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du selbstverständlich auch ab der 11 Uhr gratis auf iTunes zum Downloaden. Yep. three times, you have sent these subliminal cues to your body that says, I'm inviting healing. I'm inviting peace and groundedness and centeredness back into my life. And your body already knew this before you even had to say it, because that's what deep breathing does. So sit back and listen. Thank you. jetzt so schnell sind der erste und elektronische Clubmusik vorbei und das ist gleichzeitig auch mein Sommer-Special gewesen. Die letzte Sendung vor der Sommerpause, sprich in 5 Wochen bin ich dann wieder da, genau einen Tag vor der Street Parade, passend, oder? Und zwar ist das datummässig, nämlich der 11. August. So. Die Sendung kannst du heute zu oben downloaden, und zwar ab den 11 auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich schon sie dann auch alle spätestens ab den 11 auf iTunes zum Free-Download parat. Als letzte Platte haben wir überlegt, ist ein Track, der Tag ist seit Monaten mit mir rum und ich spiele vor allem an ein bisschen grösseren Veranstaltungen und er ist ein super, super, super exklusiv. Der John Askew, und ich bin ein riesiger Fan von dem Techno-Trance-DJ aus Großbritannien, hat mir den Remix mal geschickt, aber gefunden, dass er hey, pass auf, es sind nur wirklich eine Handvoll Leute, die da haben. Also wenn du spielst, moderierst drüber oder eben machst auch einen Jingle drüber und das wird auch passieren. Ist der John Askew Remix als Closer und zwar von Underworld to Heal wirklich fabulös. So, ich hoffe, du genießt den Sommer. Wir hören uns, wie gesagt, in 5 Wochen. Wenn du in die Ferien gehst, schöne Ferien und wenn du arbeiten musst, find ab und zu mal Zeit, ein bisschen zum Chillen. Wir hören uns wieder am 11. August und dann sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus.